Herzlich willkommen zum Goethe-Zertifikat B2. Mein Name ist Sarah Blume und das ist mein Kollege Franz Mautsch. Hallo. Diese Prüfung hat zwei Teile. In Teil 1 halten Sie jeweils einen kurzen Vortrag. Sie haben bereits ein Thema ausgewählt und vorbereitet. Wir hören Ihnen zu und stellen anschließend Fragen zu Ihrem Vortrag. Wer möchte beginnen? Ich kann gerne anfangen, wenn es okay ist. Schön, Herr Cheng. Beginnen Sie bitte mit Ihrem Vortrag. Ja, ich spreche über Haustiere. Ach so, ich bin mit Haustieren ausgewachsen. Solange ich denken kann, hatten wir Tiere. Und auch jetzt habe ich ein Haustier. Denn Haustiere gehören für mich zum Familienleben dazu. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Haustieren. Ich glaube, in Deutschland gibt es viele Hunde und Katzen. In meinem Heimatland gibt es die auch, aber manche Leute haben sich exotische Haustiere, zum Beispiel Schlangen oder Schweine. Ein Haustier hat viele Vorteile. Also, ein Haustier ist gut gegen Stress. Wenn ich nach Hause komme und einen stressigen Tag hatte, dann kann man mit meinem Haustier entspannen. Es ist immer für einen da. Man ist nicht alleine. Das Tier freut sich, wenn man nach Hause kommt. Ich bin auch der Meinung, dass ein Haustier gut für die Gesundheit sein kann. Mit einem Hund zum Beispiel muss man sich bewegen. Ein weiterer Vorteil ist die Verantwortung. Um ein Haustier muss man sich kümmern. Mit einem Haustier können das schon Kinder lernen. Aber natürlich gibt es auch Nachteile, zum Beispiel, wenn man eine Allergie gegen Tierhaare hat. Da darf man nur einen Fisch als Haustier haben. Außerdem kann ein Haustier teuer sein. Wenn es krank ist und zum Tierarzt muss, kostet das viel Geld. Ich habe einen Hund, sie heißt Emma und ist ein Labrador. Ich persönlich mag Tiere mit Fell. Und am liebsten Hunde. Für meinen Hund habe ich mich entschieden, weil man mit dem Tier spielen kann, wo er ein bisschen größer ist und viel Bewegung braucht. In der Arbeit sitze ich ja den ganzen Tag. Der Hund bringt mich abends raus, auch bei Regen. Es gibt keine Ausreden. Das ist ganz gut für mich. Zum Schluss möchte ich noch einmal sagen, dass Haustiere wirklich wichtig sind und viele Vorteile haben. Aber es ist eben auch wichtig, dass man gut darüber nachdenken. Ein Haustier kostet Geld, braucht Zeit und ist eine große Verantwortung. Danke. Ich habe auch noch eine Frage. Sie sagten, ein Hund kostet auch viel Geld. Mit wie viel Euro im Monat muss man denn da so rechnen? Ja, das ist unterschiedlich. Wenn der Hund krank ist, braucht man mehr Geld. Das kann teuer sein. Und auch für die Medizin. Aber auch so, mein Hund Emma ist groß und deshalb muss sie mehr essen und braucht auch ein großer Hund, Hundebett, ein Spielzeug und man muss auch Hundesteuer bezahlen. Und ich denke, das so sind 70 Euro oder ein bisschen mehr im Monat. Ja, danke. Frau Rezai, haben Sie auch noch eine Frage? Ja, welches Haustier kannst du für eine Familie mit Kindern empfehlen? Auch hier muss ich sagen, das kommt drauf an. Wie alt sind die Kinder? Was mögen sie für Tiere und so? Ich finde Hunde toll, aber ich denke, sie sind noch nicht so gut für kleine Kinder. Meiner Meinung nach müssen Kinder schon ein bisschen größer sein. So 8 oder 10 Jahre, sonst sie können nicht so gut sorgen für die Tiere. Danke, Herr Cheng.